Das war einfacher als gedacht. Mit lautem Getrommel und Geschrei zogen die Pinguine aus dem Moor. Nur noch wenige Schatten hatten den Mut, sich zu zeigen. Wenn es doch einer wagte, wurde er einfach mit Verachtung gestraft und zornig am Wegesrand stehen gelassen. Aus dem Moor herausgekommen, ließ sich der Expeditionstrupp einer nach dem anderen ins weiche Gras fallen. Der Schreck stand ihnen noch immer tief im Gesicht. Die Zeit, die sie in dem Moor verbringen mussten, war ihnen fast wie eine Ewigkeit vorgekommen. Erst als die Dunkelheit hereingebrochen war und der Mond seinen höchsten Punkt am Himmel erreicht hatte, konnten alle wieder weitergehen. Um das Pappnasenlager, das nur einige Kilometer entfernt war, mussten sie einen großen Bogen machen. Mit der Morgendämmerung schließlich erreichten sie ihr Schiff. Mucksmäuschenstill zogen sie den Anker ein, setzten die Segel und noch ehe die Pappnasen etwas bemerken konnten, waren die Pinguine schon auf weiter See. Die Überfahrt zurück zur Antarktis ließ Malik und Malia genug Zeit, den anderen zu erzählen, was denn wirklich mit dem Pinguinkönig passiert war und was gerade in Parzib vor sich ging. Es dauerte eine Weile, bis alle dem, was sie da hörten, Glauben schenken konnten. Die ganze letzte Nacht, kurz vor ihrer Ankunft, saßen nun alle zusammen und planten ihr weiteres Vorgehen. Als die ersten Sonnenstrahlen auf das Schiff trafen, legten sie in Parzib an einer Anlegestelle abseits des Stadtzentrums an. Alles ging nun sehr schnell. Der Expeditionstrupp hatte sich dazu bereit erklärt, einzeln zu den Wohnhäusern zu schleichen und alle darin zu wecken. Jeder geweckte Pinguin, der die Geschichte der Expeditionsteilnehmer gehört hatte, sollte zuerst zwei andere Häuser wecken und dann zum Palast kommen. Innerhalb von kurzer Zeit konnte sich so eine große Menge davor versammeln, größer noch als zu jedem Stadtfest. Die Kleriker, die vor dem Palast Wache standen, wurden noch bevor die ersten Bürger den Platz erreichten, von Malik abgelenkt. Die Menge, die sich jetzt versammelte, konnten sie nun nicht mehr verjagen. Nivi und ihre Mutter, die etwas abseits wohnten, wurden von Malia geholt. Als sie den Palastplatz erreichten, rannte Malik Malia mit Nivi an der Hand sowie dem Expeditionstrupp an der Spitze der Menge direkt vor den Palast. Der Expeditionstrupp, der gerade noch eine riesige Flüstertüte vom Schiff brachte, hiefte diese nun auf die Schultern und Malia rief mit Maliks Unterstützung dadurch: Guten Morgen, Party! Schön, dass ihr alle gekommen seid! Wir werden jetzt in den Palast gehen und den König befreien! Wir glauben, dass im Gefängnis dort drinnen von genau den Klerikern festgehalten wird, die euch immer wieder glauben lassen haben, dass der König von sogenannten Pirateneichhörnchen entführt sei. Ich glaube nicht, dass wir es alleine schaffen können, gegen all die Kleriker im Palast anzukommen. Wenn ihr uns aber helfen wollt, dann kommt doch einfach mit. Also los, lasst uns jetzt zusammen und friedlich den König befreien. Sofort trampelte die Masse los. Die wenigen Kleriker, die noch den Mut besaßen, sich den Leuten in den Weg zu stellen, mussten spätestens jetzt einsehen, dass sie die Menge nicht mehr aufhalten konnten und nahmen Reißaus. Problemlos rannten sie nun, allen voran Nivi, Malik und Malia, zum Gefängnis, tief im Inneren des Palastes. Da ist er! Da ist der König! Gleich da vorne in der ersten Zelle! Und Fatih! Hey, du da! Kleriker, lass uns einen König frei, aber Dolly! Wie geht es Ihnen, mein König? Den Umständen entsprechend. Ruhe! Der König will etwas sagen. Was ist denn passiert? Ach, ich hätte es wissen müssen. Schon seit Jahren hatte es vorbereitet, hat Netze geknüpft und mir immer mehr meiner Macht genommen. Bitte wer? Der Klerus. Dieser Komplott wurde von langer Hand vorbereitet. Sie hatten alle möglichen Amtsträger hier umgarnt, zuletzt sogar mich. Als alles zu spät war, als sie mir nur noch ruhig und gelassen sagen mussten, dass ich jetzt abgesetzt sei, bin ich ihnen sogar noch freiwillig hier heruntergefolgt. Stimmt es, dass sie die Ankunft der Pappnasen vorbereiten wollten? Ja, das stimmt. Stimmt doch, Fatih, oder? Ja, ich habe alles mit meinen eigenen Ohren gehört. Dann habe ich versagt. Ich bin eines Königs nicht mehr würdig. Ich habe mein Land ruiniert. Ich werde abdanken. Und wer soll Ihr Nachfolger werden? Nein, keine Nachfolger, nicht jetzt. Jede so große Ansammlung von Macht birgt auch immer die Gefahr, dass sie sich auch mal gegen uns alle richten kann. Ihr habt doch selbst gesehen, was passiert, wenn man einen so alten und dummen König an die Spitze eines Landes setzt. Nein, was wir jetzt brauchen, sind viele mutige und engagierte Pinguine, die Probleme gemeinsam lösen und aus sich selbst heraus handeln können. Das ist es! Schnell, wir müssen Wahlen vorbereiten. Die ersten Wahlen in Partieb. Irre! Malia, nicht mehr heute, okay? Die letzten Tage waren schon genug Abenteuer für mich. Weißt du, worauf ich jetzt Lust habe? Musik? Genau. Du kümmerst dich um den Palastplatz, ich frage die Rockers. Nach dem ganzen Trubel haben wir uns jetzt echt eine Party verdient, oder? Du sagst es. Genau! Und tatsächlich, am Abend hatte sich ganz Partieb versammelt. Alle waren gekommen, nur von den Klerikern fehlte jede Spur. Wie man später feststellte, waren alle schon kurz nach der Erstürmung des Palastes in die Weiten der Antarktis geflüchtet. Die Rockers hingegen spielten eines ihrer besten Konzerte. Für den Abschluss des Festes hatten sie sogar ein Lied den Helden des Tages gewidmet. Zum Ende unserer Geschichte hören wir nun ihr neuestes Lied. Der eigentliche Pinguinkönig aber verschwand an diesem Abend spurlos. Alles, was von ihm übrig blieb, war nur noch sein königliches Zepter, an dem ein kleiner Zettel befestigt war. Malia fand ihn am darauffolgenden Tag, als sie zusammen mit Malik und Nivi die letzten Reste des Konzertes auflas. Verdutzt rief sie ihre Freunde zu sich und las den Text, der auf den Zettel gekritzelt wurde, vor. Liebe Bewohner Partiebs, wenn ihr meinen Brief lest, befinde ich mich wahrscheinlich schon viele Kilometer nördlich der Antarktis auf dem weiten Meer. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Eisbären am Nordpol immer unruhiger werden. Um keine weitere Angst zu schüren, möchte ich die Gerüchte, die man sich erzählt, vorerst nicht weitertragen. Ich schäme mich. Ich schäme mich für das, was durch mich alles passieren konnte. Solange ich meine Fehler nicht wieder gut gemacht habe, sehe ich hier auf Partieb keine Heimat mehr für mich. Ich werde zu den Eisbären reisen und mir ein genaues Bild von der Lage machen, auch wenn dies mein Ende sein wird. Seid gegrüßt, euer Simut, König der Pinguine. Es sprachen Veronika, Marie, Karl, Ben, Matthias, Veronika 2, Debbie, Lena, Anja, Thomas, Robert und Marie 2.